Soundcheck. Heute im Soundcheck, alternativ zur Karnevalszeit, vom Bauchtanz bis Bhangra. Musik aus dem arabischen und asiatischen Raum. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Das Orchester von Mokhtar al-Sayed aus Kairo, immer noch die Metropole der arabischen Musikwelt. Natürlich wird in der arabischen Welt kein Karneval westlicher Machart gefeiert, aber es gibt genügend Anlässe für die Muslime, fröhlich und mitunter auch feucht zu feiern. Zum großen Fest am Ende des Ramadan, Fastenmonats etwa, vor allem aber bei den Hochzeiten, die in der arabischen und asiatischen Welt mit einem Pomp und einem Aufwand gefeiert werden, die für unsere Verhältnisse unvorstellbar sind und die schon manches Familienoberhaupt an den Rand des finanziellen Ruins getrieben hat. Vor allem gerade in den arabischen Ländern haben viele Bands und Orchester gerade wegen dieser Hochzeiten ein gutes Einkommen. Denn da gilt immer noch das Motto, keine richtige Hochzeitsfeier ohne eine Liveband. Das Orchester von Mokhtar al-Sayed ist eine solche Band, die aber, da sie zu den Besten des Landes zählt, auch häufige Auftritte im Radio und Plattenstudio hat. Das Orchester begleitet Sänger und Sängerinnen und spielt zum Bauchtanz in den großen Hotels und Clubs auf. Thank you. Didi von Khaled, dem König der Rai-Musik aus Algerien. Rai ist seit Jahren die populärste Musik im ganzen Maghreb. Aber auch die Rai-Musiker und Sänger hätten ohne die häufigen Auftritte bei Hochzeitsfeierlichkeiten kaum ein Auskommen. Doch der Star arabischer Hochzeitsfeiern ist kein Algerier, ist ein Ägypter, genauer gesagt ein Nubier namens Ali Hassan Kuban. نظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب من نظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب بنظرت عيونك جننت القلوب والبسمة في شفايفك بيدوبني دوب انا من حبك انت ما قادر اتوب انا من حبك انت انت ما قادر اتوب سكر سكر سكر سكر سكر سكر رمش عيونك يا سمر احلى من العسل احلى من العسل سكر سكر سكر Was für die hiesigen Karnevalisten das Humba Humba Teteré ist, das ist für ägyptische Hochzeitsgäste dieser Mitklatscher, Suka Suka Suka. Und im Großraum Kairo ist Ali Hassan Kuban der Star bei unzähligen Hochzeitspartys. Seit mehr als 30 Jahren ist er der meistbeschäftigste Bandleader. Er ist sogar so sehr beschäftigt, dass er gleich 3, 4 Bands unterhält, die dann in einer Nacht bei verschiedenen Hochzeiten aufspielen. Und er, der Star, schaut dann per Luxuslimousine überall mal vorbei und gibt einen Kurzauftritt als Sänger. Gringo sta di guerriere cadallie. Ugo di riveri d'essere righe. Ugu fe circa e di riveri d'essere righe. Annardone ca ueri maner ma hoime. Annardone ca ueri maner ma hoime. Annagana ceri vudessere minga sarkine. Would serving a sarkine. I feed on me for green and not her can for sire. Thank you. Das war zum Schluss das Molukken Moods Orchestra mit seiner schleppenden, lyrischen, an die nahe Südsee erinnernden Musik. Viele der zum indonesischen Inselstaat zählenden Molukka leben seit Jahren in Holland, so auch die Musiker des Molukken Moods Orchestras, das unter den Landsleuten dort eine große Fangemeinde hat. Nicht in Holland, sondern auf der ebenfalls zu Indonesien zählenden Insel Java leben die 9 Musikerinnen und Sängerinnen der Gruppe Nasida Ria, die ihre Musik Qasida nennen, eine ziemlich eigenwillige Mischung aus arabischer und indischer Musik. Jangan terlena, manusia biasa bisa terhanyut dalam lumpur. Kalau sudah demikian, akhlak jadi hancur lebur. Manusia biasa bisa terhanyut dalam lumpur. Kalau sudah demikian, akhlak jadi hancur lebur. Sebaik-baik insan yang pandai menjaga, jangan sampai tenggelam. Sukari Von der Insel Java ging unsere musikalische Reise wieder zurück nach Algerien, zur Rai-Musik. Wir hörten den Trompeter, Komponisten und Arrangeur Belmou Massaoud, der schöpferische Vater des Rai. Er hat der algerischen Musik erst die Qualität an Lebenslust und Lebensfreude verliehen, indem er ihr Einflüsse aus der spanisch-andalusischen Musik einverleibte. Den König des Rai, Khaled nämlich, haben wir bereits vorhin gehört. Hier kommt jetzt der Prinz der Rai-Musik, und das ist Cheb Mami, den viele Algerier als den designierten Nachfolger von Khaled ansehen, seitdem der ja nicht mehr in Algerien auftritt. Oh, yeah. Shep Mami, der neue Superstar des Rai, jener lebensfrohen Popmusik, bei der Algerier genauso ausgelassen feiern können, wie zum Beispiel die Kölner bei ihrem Karneval. Den Rai beherrschen zwar die jungen Männer, die Sheps, aber es gibt auch Shabbas, Mädchen, die im Rai gefeiert werden. Hier ist die bekannteste von ihnen, Shaba Fadela. We are I. وربت عيني يا الله وراني صابر وسال فيك سال فيك سال فيك انا نبغيك عيني يا انا نبغيك متما ويا ايه شفته في الظلمه قسم لي خاطري لله لا لا لا لا لا انا نبغيك عيني يا انا نبغيك دلالي Oh yeah.